mit dem Wind. Und sie wehen für die Ahnen, weil sie nicht vergessen sind. Doch sie wehen auch zum Angriff, zum Sturm auf Jahresthron. Blut getränkt in unsere Faust, wir zerschlagen sie uns so. Das Hakenkreuz im weißen Frühling bringt zum Glück in alle Welt. Es bringt zum Volk in hoher Kunde und ist mit uns im Bunde. Aus dem Banner alten Glanz schlagt die Kraft erneut empor. Und es singt ein Lied in jedes Ohr. Und kämpfen heute nur tausend, ohne sich zu schonen. Stehen schon bald in Reih und Glied fürs Vaterland Millionen. Das Hakenkreuz im weißen Fell bringt Licht und Glück in alle Welt. Es bringt zum Volk in hoher Kunde und ist mit uns im Bunde. Vorbei die Zeit der Sklaverei, ein Volk vereint im Sturm, bricht die Judentyrannei. Und hervorscheint eine Fahne, die dann über alles weht, über alles auf der Welt, weil ein Volk dahinter steht. Das Hakenkreuz im weißen Fell bringt Licht und Glück in alle Welt. Es bringt zum Volk in hoher Kunde und ist mit uns im Bunde. Das Hakenkreuz im weißen Brill bringt Licht und Glück in alle Welt. Es bringt zum Volk in hoher Kunde und